schwarze Haare, das mir von meiner Jugend raubt. Wie weit noch Weg zu kommen, wie weit noch Weg zu Wir glaubst uns, meine wart es nicht auf dieser Gang.